Schach. Und Schach. Und Schach. Und Matt. Nicht ganz. Du ziehst den Springer noch dazwischen. Oder was du machen willst. Ganz recht. Du hast gewonnen und Al-Hafi zahlt. Man lass ihn rufen, gleich. Oh, Saladin. Wann werden wir so fleißig wieder spielen? So spielen wir um so viel gieriger. Ach, weil es wieder losgeht, meinst du? Nur zu. Ich habe nicht zuerst gezogen. Ich hätte gern den Stillstand aufs Neue verlängert, hätte meiner Sitta gern einen guten Mann zugleich verschafft. Und das muss Richards Bruder sein. Wenn du deinen Richard nur loben kannst. Wenn unserem Bruder Melek dann Richards Schwester wäre zuteil geworden, ha, welch ein Haus zusammen. Der ersten der besten Häuser in der Welt das Beste. Du hörst, ich bin, mich selbst zu loben, auch nicht faul. Ich dünk mich meiner Freunde wert. Hab ich des schönen Traums nicht gleich gelacht? Du kennst die Christen nicht. Willst sie nicht kennen? Ihr Stolz ist Christen sein, nicht Menschen. Denn selbst das, was noch von ihrem Stifter her mit Menschlichkeit den Aberglauben würzt, das lieben sie. Nicht, weil es menschlich ist, weil's Christus lehrt, weil's Christus hat getan. Wohl ihnen, dass er ein so guter Mensch noch war. Wohl ihnen, dass sie seine Tugend auf Treu und Glauben nehmen können. Doch, was Tugend? Seine Tugend nicht, sein Name soll überall verbreitet werden, soll die Namen aller guten Menschen schänden, verschlingen. Um den Namen ist ihnen nur zu tun. Du meinst, warum sie sonst verlangen würden, dass auch ihr, auch du und Melek Christen hießet, als Ehegemahl ihr Christen lieben wolltet. Jawohl. Als wer von Christen nur, als Christen die Liebe zu gewärtigen, womit der Schöpfer Mann und Männin ausgestattet. Die Christen glauben mehr Armseligkeiten, als dass sie die nicht auch noch glauben könnten. Und gleichwohl irrst du dich. Die Tempelherren, die Christen nicht sind schuld, sind nicht als Christen, als Tempelherren schuld. Durch die allein wird aus der Sache nichts. Sie wollen Akka, dass Richards Schwester unser Bruder Melek zum Brautschatz bringen müsste, schlechterdings nicht fahren lassen. Dass des Ritters Vorteil Gefahr nicht laufe, spielen sie den Mönch, den albern Mönch. Und ob vielleicht im Fluge ein guter Streich gelänge, haben sie des Waffenstillestandes Ablauf kaum erwarten können. Nur so weiter. Ihr Herren, nur so weiter. Mir schon recht. Wär alles sonst nur, wie es müsste. Was könnte sonst dich aus der Fassung bringen? Was von je mich immer aus der Fassung hat gebracht. Ich war auf Libanon bei unserem Vater. Er unterliegt den Sorgen noch. Er kann nicht durch, es klemmt sich aller Orten. Es fehlt bald da, bald dort. Was klemmt? Was fehlt? Was sonst? Als was ich kaum zu nennen würdige. Was, wenn ich's habe, mir so überflüssig. Und habe ich's nicht, so unentbehrlich scheint. Das leidige, verwünschte Geld. Gut, Hafi, dass du kommst.